Soweit die Nachrichten. Es ist 23.05 Uhr. Es liegen keine Verkehrsmeldungen vor. Normaler Verkehr auf den Fernstraßen in Bayern. Soweit die Übersicht. Bayern 2, Nachtmix. "1972 erschien ein Album, das einen Songwriter endgültig in einen Singer-Songwriter verwandelte, der einen ganz eigenen, unnachahmlichen Stil pflegte. Und auch wenn das Album damals nicht über Platz 163 der Ami-Charts hinauskam, so gilt es doch heute längst als Klassiker. 50 Years After, Randy Newman, Sail Away. Sendung von Roderich Fabian. What have you done to the mirror? What have you done to the floor? Can I go nowhere without you? Can I leave you alone anymore? Can I leave you alone anymore? I know you don't think much of me. Someday you'll understand. Will you learn how to talk, baby? I'll show you how smart I am. Wanna show you how smart I am. Quitter never wins. The winner never quits. When the going gets tough, the tough get going. Maybe you don't know how to walk, baby. Maybe you can't talk none either. Maybe you never will, baby. But I'll always love you. I'll always love you. Memo to my son. Eine Nachricht an meinen Sohn. Wurde zwar von Randy Newman geschrieben, wie alle Songs auf diesem Album, aber die Person, die spricht, ist nicht der Autor, sondern ein schlichter Denker, der sich von seinem Sohn unterschätzt fühlt. Ein ganz typischer Randy Newman-Song, denn immer wieder versetzt sich der Songwriter in die Rolle eines anderen. Und oft sind es Angeber oder andere Einfallspinsel, die karikiert werden. Eine Figur dieser Art ist auch der Erzähler in Burn On, einem Song, der davon berichtet, wie der Fluss Cuyahoga im Jahr 1969 wegen zu vieler Industrieabfälle mitten in der Stadt Cleveland Feuer fing. Und wenn Randy Newman singt Cleveland, Stadt des Lichts, Stadt der Magie, dann ist das pure Ironie, denn Cleveland, Ohio, gilt als eine der hässlichsten Städte der USA. There's a red moon rising on the Cuyahoga River, rolling into Cleveland to the lake. There's a red moon rising on the Cuyahoga River, rolling into Cleveland to the lake. There's an oil barge winding down the Cuyahoga River, rolling into Cleveland to the lake. There's an oil barge winding down the Cuyahoga River, rolling into Cleveland to the lake. Cleveland, city of light, city of magic. Cleveland, city of light, you're calling me. Cleveland, even now I can remember. Cause the Cuyahoga River goes smoking through my dreams. Burn on, big river, burn on. Burn on, big river, burn on. Now the Lord can make you tumble, the Lord can make you turn, the Lord can make you overflow, but the Lord can't make you burn. Burn on, big river, burn on. Burn on, big river, burn on. Sail Away ist das dritte Studioalbum des großen Randy Newman. Er war 28 Jahre alt, als es im Mai 1972 erschien. Aber er hatte schon mehr als 10 Jahre im Musikbusiness hinter sich, vor allem als Songwriter. Der Sohn eines Internisten und einer Sekretärin stammte aus einer musikalischen jüdischen Westküstenfamilie. Drei seiner Onkel und vier seiner Cousinen und Cousins arbeiteten als Komponisten für die Filmindustrie. Insgesamt 92 musikalische Oscar-Nominierungen gehen auf das Konto der Familie Newman. Und Randy Newman hat mit 22 Nominierungen und 2 Oscars viel dazu beigetragen. Aber 1972 ist er noch ein Songwriter auf dem Weg zum Popstar. Vor allem in England sind seine Songs populär. Alan Price, Ex-Keyboarder der Animals, landet 1967 in den britischen Top 10 mit diesem Randy Newman Song. I may go out tomorrow if I can borrow a coat to wear. Oh, I'd step out in style with my sincere smile and my dancing bear. Outrageous, allow me. Courageous, charming. Oh, who would think a boy and bear could be well accepted everywhere? It's just amazing how fair people can be. Seen at the nicest places where well-fed faces all stop to stare. Making the grandest entrances, Simon Smith and his dancing bear. They love us, won't they? They feed us, don't they? Oh, who would think a boy and bear could be well accepted everywhere? It's just amazing how fair people can be. Everywhere would be Simon Smith and his dancing bear. It's Simon Smith and the amazing dancing bear. Die Geschichte von dem bescheidenen jungen Simon Smith, der reiche Leute mit seinem Tanzbär unterhält, hat Randy Newman für das Sail Away Album 1972 recycelt. Es ist musikalisch eine Hommage an die frühen Tage des New Orleans Jazz, an den Piano getragenen Ragtime Sound der 20er Jahre, den Leute wie Scott Joplin bekannt gemacht haben. Und Randy Newman hat bis zu seinem 12. Lebensjahr in der Hafenstadt in Louisiana gelebt und dadurch anscheinend eine lebenslange musikalische Prägung erfahren. Sein Vorbild hieß Fats Domino. I may go out tomorrow if I can borrow a coat to wear. Oh, I step out in style with my sincere smile and my dancing bear. Outrageous, alarming, courageous, charming. Oh, who would think a boy and bear could be well accepted everywhere? It's just amazing how fair people can be. Seen at the nicest places where well-fed faces all stop to stare. Making the grandest entrance of Simon Smith in his dancing bear. They'll love us, won't they defeat us, don't they? Oh, who would think a boy in bear could be well, except everywhere it's just amazing how fair people can be. When you're funny, big attraction everywhere will be Simon Smith and his dancing bear. Is Simon Smith and the amazing dancing bear. Die Neigung zur Musik aus New Orleans soll sich 1974 noch verstärken, als Randy Newman sein Album Good Old Boys über den amerikanischen Süden herausbringt. Aber auf Sail Away bietet er noch diversere Stile an. Randy Newman hatte immer die Ambition, Frank Sinatra Songs zuzuspielen. Aber irgendwie hat der große Sänger des Swing die Songs verschmäht. Auf Sail Away findet sich Lonely at the Top, das perfekt zu Sinatra gepasst hätte. Ein kokettes Spiel mit dem eigenen Ruhm. Aber Old Blue Eyes war nicht angetan, nachdem Randy Newman ihm den Song vorgespielt hatte. Aus dem Munde Randy Newmans klingt Lonely at the Top nun wie eine Sinatra-Persiflage. I've been around the world, had my pick of any girl. You'd think I'd be happy, but I'm not. Everybody knows my name, but it's just a crazy game. Oh, it's lonely at the top. Listen to the band they play just for me. Listen to the people pay just for me. All the applause, all the praise, and all the money that I have made. Oh, it's lonely at the top. Als Sail Away erscheint, ist Randy Newman schon bestens in der Musikszene von Los Angeles etabliert. Deswegen wirken auf Sail Away dann auch Leute wie Chris Etheridge von den Flying Burrito Brothers, Gene Parsons von den Byrds und der legendäre Laurel Canyon Drummer Jim Keltner mit. Und Ry Cooder spielt auf zwei Tracks Slide-Gitarre, etwa auf dem Klassiker You Can Leave Your Hat On. Get you leave your hat on. You can't leave your hat on. Go all over there, turn on the light. Know all the lights. Come back here, stand on this chair. That's right. Raise your arm up to the air. Shake 'em. You give me a reason to live. You give me a reason to live. You give me a reason to live. You give me a reason to live. Das Original von You Can Leave Your Hat On, das später durch die anzügliche Version von Joe Cocker und dem Film 9,5 Wochen noch viel berühmter werden sollte. Auch wenn der Song noch so erotisch wirkt, auch hier war Ironie im Spiel. Wenn der Sänger singt, sie wissen nicht, was Liebe ist, aber ich weiß es, dann klingt eine lächerliche Hybris an, die von vielen Interpreten nicht erkannt wurde. Anders ist das in der weiblichen Version von Soul-Sängerin Etta James, die ein Jahr nach dem Sail Away-Album, also 1973, erschien. Yeah. Etta James singt Randy Newman, der Anfang der 70er noch schwer daran interessiert ist, dass andere seine Songs aufnehmen, weil das dann Themen einbringt. Dass Randy Newman Songs funktionieren, ist 1972 schon längst bewiesen. Denn zwei Jahre zuvor ist Mama Told Me Not To Come ein, wie könnte es anders sein, ironischer Song über eine Drogenparty in der Version der Band Three Dog Night auf Platz 1 gegangen. Und Harry Nilsson, der John Lennon-Spezi, der gerade erst mit der Single Everybody's Talking berühmt geworden ist, bringt 1970 ein ganzes Album mit Songs des Kalifornias heraus. Nilsson sings Newman. I sang a song of long ago when things were green and moving slow and people stopped to say hello. They'd say hi to you. Would you like to come over for tea with the missus and me? It's a real nice way to spend a day in Dayton, Ohio, on a lazy Sunday afternoon in 1903. I sang a song of long ago when things could grow and days flowed quietly. The air was clean and you could see, and folks were nice to you. Would you like to come over for tea with the missus and me? It's a real nice way to spend the day in Dayton, Ohio, on a lazy Sunday afternoon in 1903. Harry Nilsson mit einer romantisch verklärten Vorstellung einer vergangenen Zeit. Dayton, Ohio, 1903. Randy Newman beschreibt hier, dass sich auch Fremde damals noch begrüßt hätten, wenn sie bei sauberer Luft spazieren gingen. Ja, Umweltschutz war auch 1972 schon ein Riesenthema. Die Luftverschmutzung galt als das größte Problem. Bei diesem Song, so scheint es, hat Newman die ironische Position verlassen. Hier kommt die Version aus dem Sail Away Album. Sing a song of long ago when things were green and moving slow and people stopped to say hello or they say hi to you. Would you like to come over for tea with the missus and me? Way to spend a day in Dayton, Ohio, on a lazy Sunday afternoon of 1903. Let's sing a song of long ago when things could grow and days flowed quietly. The air was clean and you could see, and folks were nice to you. Would you like to come over for tea with the missus and me? It's a real nice way to spend a day in Dayton, Ohio, on a lazy Sunday afternoon in 1903. Randy Randy Newman galt nie als großer Sänger, aber er findet auf dem Sail Away-Album zu seinem eigenen Stil, zu einer Mischung aus Wehmut und Lässigkeit, die ihn in den folgenden Jahren noch weit bringen soll. Wesentlich dafür ist der Titeltrack des Albums Sail Away, der Rassismus zum Thema hat, ohne ihn explizit zu beschreiben. Der Sänger schlüpft in die Rolle eines Sklavenhändlers, der Menschen in Afrika vom freien und sorglosen Amerika vorschwärmt, um sie auf seine Schiffe zu locken. Die zauberhafte Melodie und der Gesang Randy Newmans sorgten dafür, dass viele den heftigen Sarkasmus des Songs nicht erkannten. In America, you get food deep. Won't have to run through the jungle and scuff up your feet. You just sing about Jesus and drink wine all day. It's great to be an American. Ain't no lion or tiger, ain't no mama snake. Just a sweet watermelon in a buckwheat cake. Everybody is as happy as a man can be. Climb aboard, little warp, sail away with me. Sail away, sail away. We will cross the mighty ocean into Charleston Bay. In America, every man is free to take care of his home and his family. You'd be as happy as a monkey in a monkey tree. We're all gonna be an American. Sail away, sail away. We will cross the mighty ocean in the Charleston Bay. Sail away, sail away. We will cross mighty ocean in the Charleston Bay. Natürlich entstanden die Songs Randy Newmans Anfang der 70er nicht im politisch luftleeren Raum. Die Stimmung war schlecht, auch weil die amerikanische Regierung den blutigen Krieg in Vietnam weiterführte, obwohl täglich die Namen gefallener Soldaten über die Fernsehschirme liefen. In dem Song Political Science versetzt sich Randy Newman in einen Reaktionär, der fordert, doch endlich die Atombombe einzusetzen, weil die US-Amerikaner ja ohnehin niemand mag, woran es auch immer liegen mag. No one likes us, I don't know why. We may not be perfect, but heaven knows we try. But all around, even our old friends put us down. Let's drop the big one and see what happens. We give them money, but are they grateful? No, they're spiteful and they're hateful. They don't respect us, so let's surprise them. We'll drop the big one and pulverize them. Asia's crowded, Europe's too old. Africa's far too hot and Canada's too cold. South America stole our name. Let's drop the big one. There'll be no one left to blame us. We'll save Australia. Don't wanna hurt no kangaroo. We'll build an all-American amusement park there. They got surfing. Boom goes London, boom Paris. More room for you city, the whole world round, will just be another American town. Oh, how peaceful it will be. We'll set everybody free. You wear a Japanese kimono, paint to be Italian shoes to me. They all hate us anyhow. So let's drop the big one now. Let's drop the big one now. Political Science lässt an Eindeutigkeit nichts zu wünschen übrig. Noch heute reagieren Amerikaner gereizt, wenn ich ihnen diesen Song vorspiele, was ich gelegentlich tue. Aber er trifft das Selbstverständnis der letzten Supermacht ebenso gut. Natalie Merchant, einst bei den 10,000 Maniacs, hat eine besonders schöne und deshalb ziemlich ambivalente Coverversion des Songs aufgenommen. No one likes us. I don't know why. We may not be perfect, but heaven knows we try. But all around, even our old friends put us down. Let's drop the big one and see what happens. We give them money, but are they grateful? No, they're spiteful and they're hateful. They don't respect us. So let's surprise them. We'll drop the big one and pulverize them. Africa's far too hot, and Canada's too cold, and South America's stole our name. Let's drop the big one, there'll be no one left to blame us. We gotta save Australia. I wouldn't wanna hurt no kangaroo. Gonna build in an all-American amusement park. They got surfing too. Boom goes London, boom Paris. More room for you and more room for me. And every city, the whole world round, will just be another American town. How peaceful it'll be. You set everybody free. You wear a Japanese kimono, there'll be Italian shoes for me. They all hate us anyhow. So let's drop the big one now. Let's drop the big one now. Natalie Merchant singt Randy Newman im Nachtmix auf Bayern 2 mit einer Stunde 50 Years After über das Album Sail Away. Manchmal wird der Songwriter auch ganz bitter. Auf diesem Album speziell in dem Song Old Man. Da singt er aus der Position eines jungen Mannes, der am Sterbebett seines Vaters sitzt. Der wurde von allen verlassen und kann sich nun nicht einmal an Gott wenden, da er Atheist ist. Genau wie Randy Newman übrigens, der hier implizit über die Funktion von Religion nachdenkt. Everyone has gone away. Can you hear me? Can you hear me? No one cared enough to stay. Can you hear me? Can you hear me? You must remember me, old man. I know that you can if you try. So just open up your eyes, old man. Look who's come to say goodbye. Thank you. sun has left the sky, oh man. The birds have flown away, and no one came to cry, oh man, goodbye, oh man, goodbye. You wanna stay, I know you do, but it ain't no use to try, 'cause I'll be here and I'm just like you. Goodbye, oh man, goodbye. Won't be no God to comfort you. Taught me not to believe that lie. You don't need anybody, nobody needs you. Don't cry, oh man, don't cry. Everybody dies. Old Man ist einer von drei Songs auf Sail Away, die sich um Religion drehen. He Gives Us All His Love geht um den Glauben an eine höhere, liebende Instanz und enthält keine einzige ironische Zeile. Da wir aber wissen, dass Randy Newman nicht gläubig ist, dürfte dieser Song über das höhere Wesen, das die Babys schreien und die alten Leute sterben sieht, eher als liebevolle Hommage zu verstehen sein an die Menschen, die sich an den Glauben klammern. He gives us all his love. He gives us all his love. He's smiling down on us from up above, and he's giving us all his love. He knows how hard we're trying. He hears the babies cry. He sees the old folks dying. Gives us all his love. Now if you need someone to talk to, you can always talk to him. And if you need someone to lean on, you can lean on him. He gives us all his love. He gives us all his love. He's smiling down on us from up above. He's giving us all his love. He's smiling down on us from up above. He's giving us all his love. He Gives Us All His Love wurde ebenfalls und manchmal sogar mit voller Inbrunst gecovert. Am liebenswertesten ist vielleicht die Version des amerikanischen Jazz-Vibraphonisten Roy Ayers, der dem Song den letzten Rest von Ironie nimmt und ihn eher als Gebet interpretiert. Im Sinne von Jesus loves me, yes I know. Ayers Version erschien schon 1971, also vor dem Sail Away-Album. He gives us all his love. Gives us all his love. He's smiling down on us from up above, and he gives us all his love. He knows how hard we try. He hears the babies cry. All his love. Mm-hmm. can always talk to him. And if you need someone to lean on, you can lean on him. All his love. He gives us all his love. Mm-hmm. He's smiling down on us. Smiling down. Up above. Up above. He gives us all his love. Yes, he does. Smiling down on us. Smiling down. Roy Ayers und ein Kinderchor singen Randy Newman hier im Nachtmix auf Bayern 2. Es gibt noch einen dritten Song über die Religion auf Sail Away und der steht ganz am Ende des Albums, als letztes Lied auf Seite 2. Hier in God's Song singt Randy Newman aus der Position Gottes selbst heraus und zeigt sich als Verächter der Menschheit, die jede Qual und jeden Schmerz hinnimmt und ihrem Schöpfer auch noch dafür dankt. That's why I love mankind, singt er weiter. Der Sarkasmus hier könnte nicht härter sein. Cain slew Abel. Seth knew not why. For if the children of Israel were supposed to multiply, why must any of the children die? So he asked the Lord, and the Lord said, man means nothing, he means less to me than the lowliest cactus flower, the humblest yucca tree, chases round this desert, cause he thinks that's where I'll be. That's why I love mankind. I recoil in horror from the fineness of thee, from the squalor in the filth, in the misery. How we laugh up here in heaven, prayers you offer me. That's why I love mankind. Christians and the Jews, we have the jamboree. The Buddhists and the Hindus join on satellite TV. Pick the four greatest priests and they began to speak. Say, Lord, a plague is on the world. Lord, no man is free. The temples that we built to you tumbled into the sea. Lord, if you won't take care of us, won't you please, please let us be? And the Lord said, and the Lord said, I burn down your cities, how blind you must be. I take from you your children and you say, how blessed are we. You all must be crazy, put your faith in me. That's why I love mankind. You really need me. That's why I love mankind. Randy Newman liefert mit dem Sail Away-Album ein kontroverses Meisterwerk, das noch heute hoch geachtet ist und regelmäßig in den Best-of-All-Times-Listen geführt wird. Was für Randy Newman folgte, war das fast noch bessere Südstaaten-Album Good Old Boys und 1977 Little Criminals, das mit Short People seinen größten ironischen, gern missverstandenen Hit enthielt. Dass Randy Newman auch vom Sarkasmus ablassen und ganz kryptisch werden konnte, beweist Last Night I Had a Dream, das einen vieldeutigen Albtraum beschreibt, in dem sich der Sänger von Vampiren, Geistern und von der eigenen Frau bedroht fühlt. Last night I had a dream, you were in it and I was in it with you. And everyone that I know, everyone that you know was in my dream. I saw a vampire, I saw a ghost, and everybody scared me. You scared me the most. Dream I had last night, dream I had last night. Started out in the barnyard at sundown, and everyone was laughing. You were lying on the ground. You say, honey, can you tell me what your name is? Honey, can you tell me what your name is? I say, you know what my name is. I was in it with you. And everyone that I know, and everyone that you know was in my dream. Saw a vampire, I saw a ghost, everybody scared me. You scared me the most. Dream I had last night, dream I had last night in my dream. Randy Newman ist nach seiner Karriere als Popstar immer mehr in die Fußstapfen seiner Onkel getreten und hat 2 Oscars für jeweils den besten Song gewonnen. 2002 für If I Didn't Have You aus dem Film Monsters Incorporated und 2011 für We Belong Together aus Toy Story 3. Beides Animationsfilme für die ganze Familie. Inzwischen ist er 79 Jahre alt und arbeitet unermüdlich weiter. Dass sein Song Sail Away von 1972 immer noch falsch interpretiert wird, beweist ein YouTube-Video, das man unter die Frankie-Miller-Version des Songs gelegt hat. Statt Bilder von weißen Sklavenhaltern in Afrika zu zeigen, sieht man die schönsten Naturlandschaften der USA, also das Trugbild und nicht die Wirklichkeit. Die Menschen, das weiß Randy Newman, werden einfach nicht schlauer. Roderich Fabian sagt Servus. In America, you get food to eat. You don't have to run through the jungle and scuff up your feet. You just sing about Jesus and drink wine all day. It's great to be in America. just that sweet watermelon in the puff wheat cake. Bold little one, sail away with me. Sail away. Sail away. We will cross the mighty ocean in the Charleston Bay. Sail away. Sail away. A man is free to take care of his home and his family. You'd be as happy as a monkey in that monkey tree. We're all gonna be in America. Bayern 2 präsentiert Melody Gardot. We can be a little something, the melody you keep on humming. Fragil und geheimnisvoll, mit Gehstock und dunkler Brille. Eine Frau wie aus einem Film noir. Maybe one day I will see you soon. Die sich mit leisen Tönen mühelos Gehör verschafft. With love, my love. Melody Gardot. Am 3. November in Ingolstadt und am 14. November in München. Mehr Informationen unter bayern2.de. Schalten Sie auch morgen Bayern 2 ein. Da empfängt Sie die Radiowelt ab 6 Uhr mit den Neuigkeiten des Tages. Bayern 2 am Feiertag. Nachrichten. Uhr. Die Nachrichten des Bayerischen Rundfunks mit Diana Gaul. Jerusalem. Bei der Parlamentswahl in Israel liegt das Lager des früheren Ministerpräsidenten Netanyahu nach ersten Prognosen vorn. Laut diesen Nachwahlbefragungen kommen Netanyahus Likud-Partei und das nationalistisch-religiöse Lager auf mindestens 61 von 120 Sitzen in der Knesset und hätten damit die Mehrheit. Auf Platz 2 landet demnach die Zukunftspartei des amtierenden Regierungschefs Lapid. Es ist bereits die 5. Wahl in Israel binnen 3,5 Jahren. Brasilia. Nach seiner Niederlage bei der Wahl in Brasilien lässt der amtierende Präsident Bolsonaro offenbar die Regierungsübergabe einleiten. Nach einem Auftritt Bolsonaros sagte sein Stabschef, dieser habe die Übergabe an den Wahlsieger Lula autorisiert. Der rechtsextreme Amtsinhaber selbst sagte nicht direkt, dass er den Sieg seines linken Herausforderers akzeptiert. Er betonte nur, dass er als Präsident die Verfassung Brasiliens erfüllen werde. Nach Bekanntwerden des Wahlergebnisses hatte sich Bolsonaro 2 ganze Tage nicht öffentlich geäußert. Berlin. Die Bundesregierung will die Gaspreisbremse zur Entlastung der Bürgerinnen und Bürger schon am 1. Februar in Kraft setzen. So steht es in der Vorlage des Kanzleramts für die morgige Ministerpräsidentenkonferenz. Die zuständige Expertenkommission hatte eine Einführung zum 1. März vorgeschlagen. Weiter heißt es in dem Papier, die Strompreisbremse solle bereits zum Jahreswechsel entlastend wirken. Berlin. Die Gewerkschaft Verdi hat angekündigt, bei der erneut insolventen Warenhauskette Galeria Karstadt Kaufhof um jeden Arbeitsplatz zu kämpfen. Verdi-Chef Wernerke forderte den Eigentümer Benko auf, wie versprochen, umfassend in die Filialen zu investieren. Der Galeria-Vorstand möchte Verdi zufolge ein Drittel der rund 130 Filialen schließen. In den Filialen arbeiten demnach mehr als 17.000 Beschäftigte. München. In der Fußball-Champions League hat der FC Bayern Inter Mailand 2:0 geschlagen. Die Tore schossen Pavard und Choupo-Moting. Schon vor dem letzten Gruppenspiel hatten die Bayern den Einzug ins Achtelfinale klargemacht. Am frühen Abend war Bayer Leverkusen gegen den FC Brügge nicht über ein 0:0 hinausgekommen. Das Team war schon vorher aus der Königsklasse ausgeschieden, qualifizierte sich jetzt aber noch für die Europa League. Das Wetter in Bayern. Teils bewölkt, teils länger klar, örtlich Nebel. Tiefstwerte 9 bis 5 Grad. Tagsüber nach Frühnebel, Sonne und Wolken bei 12 bis 16 Grad. Am Donnerstag ähnlich, am Freitag trüb, regnerisch und deutlich kühler. In den Nächten weiterhin frostfrei. Soweit die Nachrichten. Es ist 0:03 Uhr. Das ARD-Nachtkonzert. Präsentiert von BR Klassik. Guten Abend und herzlich willkommen. Am Mikrofon ist für Sie Sven Knappe. Bis zu den 2 Uhr Nachrichten bringen wir Aufnahmen aus den Archiven des Westdeutschen Rundfunks. Mit von der Partie sind das WDR Funkhausorchester, die Kölner Kantorei und das WDR Sinfonieorchester. Den Anfang macht aber das Ensemble Harmonie Universelle mit einem Concerto Grosso in D-Dur von Arcangelo Corelli, einem Meister des italienischen Barocks. Die Leitung haben Monika Weißmann und Florian Deuter.